Einmal mit den Getränken, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, aber mir wurde gesagt, ich soll es nochmal sagen, dass man die einfach an der Theke holt und direkt bezahlt, so barmäßig quasi. Und Essen, wollte ich auch noch sagen, also bis 10:30 ist der Koch da und genau, danach gibt es nichts mehr. Ja, also wir beide, Alex Gruber und ich, Philipp Gebhardt, wir freuen uns sehr, dass wir heute unseren Sammelband zur Gegenaufklärung hier vorstellen dürfen. Wir haben auch einige Exemplare mitgebracht, die da hinten auf dem Tisch zu kaufen sind. Und es ist natürlich immer schwierig, bei so einem Sammelband den vorzustellen, weil da einfach sehr verschiedene Beiträge sind und man in einem Vortrag natürlich unmöglich das alles abdecken kann. Deswegen machen wir es ein bisschen schlaglichtartig und wollen es in drei Teile gliedern. Nach einer kurzen Einleitung, die ich gleich mache, wird Alex ein paar grundlegende erkenntnistheoretische Bemerkungen zur poststrukturalistischen Philosophie machen. Vor allem anhand der euch sicherlich bekannten Star-Theoretiker Jacques Derrida und Judith Butler. Dann machen wir eine kurze Pause, damit man auch trinken und rauchen kann. Und dann im zweiten Teil werde ich dann versuchen, oder werde ich über den Islamismus reden, den radikalen Islam, den zeitgenössischen, und versuchen zu zeigen, dass man den auch als eine postmoderne Ideologie charakterisieren muss und nicht etwa als eine vormoderne. Um sozusagen auch den eminent politischen Charakter der postmodernen Philosophie nochmal herauszukehren. Und dann gibt es noch eine weitere Pause und dann ist Zeit für Diskussion. Doch zunächst mal, warum ist es überhaupt wichtig, die Postmoderne zu kritisieren? Ich kann nur mutmaßen, warum ihr oder sie heute hier sind. Ich würde fast wetten, dass einige hier im Raum, an der Uni oder so, bereits ihre Erfahrungen mit postmodernen Theorien gemacht haben. Ich zumindest kenne diese beklemmenden Momente, wenn man in einem Seminar oder einer Vorlesung sitzt und der Dozent plötzlich erzählt, Foucault mache ja irgendwie dasselbe wie Adorno, Derrida kenne auch das Nicht-Identische und so weiter und so fort. Und man sitzt dann da und denkt sich, habe ich jetzt gar nichts von der kritischen Theorie verstanden oder ist der Typ einfach ein Depp? Und nach allem, was ich jetzt gelesen habe für dieses Buch, würde ich doch eindeutig sagen, der Typ ist ein Depp. Bliebe aber das postmoderne Denken auf die Akademien beschränkt, so würde der ganze Aufwand nicht lohnen. Und es war viel Aufwand, es waren so bestimmt hunderte Stunden unentgeltliche Arbeit, die in dem Buch stecken. Ich hoffe, man merkt das. Und wenn es wirklich so eine rein universitäre Diskussion oder ein Diskurs, muss man ja fast sagen, ein universitärer Diskurs wäre, dann würden wir uns sicherlich diese Mühe nicht machen, wenn es nicht eben auch alltagspraktische, theoretische, politische Folgen hätte. Denn die Universitäten sind, wie allgemein bekannt, Ideologiefabriken und deswegen ist man auch außerhalb der Universitäten mit postmoderner Theorie oder deren Folgerungen konfrontiert. Ich möchte dazu ein Beispiel nennen aus jüngster Zeit. Angesichts der Tötung Osama bin Ladens kamen wieder all jene verachtenswerten Personen aus ihren Löchern, die den Vereinigten Staaten von Amerika immer schon die Leviten lesen wollten. Etwa der Präses der evangelischen Kirche in Westfalen, Wolfgang Buß, ja, der heißt wirklich so, Wolfgang Buß, der allen Ernstes verkündete, man hätte lieber auf Osama bin Laden zugehen und ein Kaffeekränzchen mit ihm halten sollen. Ich zitiere, die Welt wird nicht besser, indem man Menschen tötet, sondern dadurch, dass man auf seine Feinde zugeht. Man stelle sich die Szene vor in Baghdad. Oder ein anderes Beispiel, der Journalist Jörg Schönborn, der in den Tagesthemen äußern durfte, Amerika habe sich aus dem Kreis der zivilisierten Nationen verabschiedet. Ich zitiere nochmal, heißt das, man hätte Osama bin Laden einfach laufen lassen sollen? Keine leichte Frage. Keine leichte Frage. Zivilisierte Nationen haben einst das Völkerrecht geschaffen, sie haben sich darauf verständigt, dass Verbrecher vor dem internationalen Strafgerichtshof gestellt werden. Internationaler Strafgerichtshof, Osama bin Laden wäre vermutlich freigesprochen worden, weil man ihm keine Taten nachweisen kann. Also vielleicht doch laufen lassen. Keine leichte Frage. Was hat nun diese Amerika-Schelte mit postmodernem Denken zu tun? Es ist derselbe Wahn wie das, was uns Judith Butler als Ethik der Gewaltlosigkeit verkaufen möchte. Angesichts der Anschläge vom 11. September 2001, denen 2.970 Menschen zum Opfer fielen, dazu noch etwa 6.000 zum Teil schwer Verletzte, sagte Judith Butler Folgendes, ich zitiere, mir scheint einfach, dass wir unsere Durchlässigkeit für andere Menschen akzeptieren müssen. andere affizieren uns. Am 11. September war das auf eine außerordentlich massive, gewaltsame Weise der Fall. Wir haben uns das ganz und gar nicht ausgesucht. Wir können uns dennoch nicht umdrehen und die Tatsache ausschließen oder irgendwie loswerden, dass andere uns nun mal in Formen betreffen, die wir uns nicht aussuchen können. Wohlgemerkt, ich spreche über den 11. September. Andere affizieren uns. Butler zieht aus dieser Schlussfolgerung aber nicht, oder zieht nicht den Schluss, alles dafür zu tun, die Affizierung durch Sprengstoffanschläge oder entführte Flugzeuge zu verhindern, sondern fordert, die Bluttat einfach hinzunehmen, und zwar als eine Bedingung unserer Existenz, die mit dem subjektiven Willen einer Person namens Osama bin Laden rein gar nichts zu tun habe. Sie schreibt: Es ist bloß eine Implikation unserer sozialen Existenz. Wir werden im Bus angerempelt und so weiter. Also es ist sozusagen derselbe Text, unmittelbar danach, 11. September, wir affizieren uns und wir können dagegen nichts tun. Die Gewalt, die trifft uns halt, kann man nichts machen. Bloß nicht darauf reagieren, und Busanrempelung ist irgendwie auch dasselbe, zumindest strukturell. Judith Butler automatisiert also das Selbstmordattentat und koppelt es von individueller Verantwortung ab. Damit erübrigt sich auch die Frage, ob und wie der Chef einer Terrorgruppe wie Al-Qaida bestraft werden muss. Denn eine Bestrafung, gar eine Tötung, drehe an der Spirale der Gewalt und produziere damit neue Selbstmordattentäter. Der logische Widerspruch, erst die Gewalt zur unabänderlichen, vorgängigen Existenzbedingungen zu erklären, weil es immer da, wir können nichts dagegen tun, und dann zu behaupten, die Bekämpfung von Terroristen produziere den Terror, stört Butler überhaupt nicht. Schließlich hat sie das logische Denken bereits hinter sich gelassen, weil es zum totalitären Erbe der Moderne gehöre. Insofern kann es aus ihrer Perspektive nur eine Antwort auf die Frage geben, wie mit Bin Laden zu verfahren sei, nämlich die Jörg Schönborns aus dem Tagesthemen, einfach laufen lassen. Ein prominenter deutscher Politiker, der mal als großer Theoretiker gelten wollte, hat Butlers sogenannte Ethik, der Schönborn und der Mann im Büßergewand folgen, ins unmittelbar politische übersetzt, und zwar Karl Theodor zu Guttenberg. In seiner berüchtigten Doktorarbeit, ich habe mal reingelesen, heißt es ganz analog zu Butlers Forderung nach Gewaltlosigkeit, Zitat: US-amerikanische Straftäter gelten als moralisch schlecht. Das US-Strafrecht kennt im Gegensatz zu Europa auch deutlich den Rachegedanken. In Europa hat auch der Souveränitätsverzicht der Staaten die Überwindung des moralischen Rasters von Gut und Böse ermöglicht. Wenn westeuropäische Staaten heute Interessengegensätze austragen, so qualifizieren sie sich gegenseitig nicht als böse. Diese Kategorie ist definitiv überwunden. Ohne Souveränitätsverzicht, da kommt es nochmal, ist es nicht möglich, das Freund-Feind-Schema zu überwinden, und dieses wurzelt letztlich im Gegensatz von Gut und Böse. Und für die Leute, die es dann immer noch nicht verstanden haben, auf was er hinaus will, sagt er dann nochmal: Dieser Zusammenhang ist wieder höchst aktuell geworden, indem die Koalition der Willigen nämlich eine moralische Kategorie darstellt, die mit Gut und Böse operiert. Und übrigens hat er diese Stelle selber geschrieben. Direkt davor und danach hat er geklaut und die hat er selber geschrieben. Die Überwindung der moralischen Kategorien Gut und Böse, von dieser Überwindung, von der Guttenberg spricht, ist tatsächlich, da muss man ihm recht geben, in Europa so weit vorangeschritten, dass ein Massenmörder wie Osama bin Laden nicht mehr als böse, sondern, wie WDR5 in einer Sendung sehr treffend gesagt hat, als 54-jähriger Familienvater bezeichnet wird. Wenn Menschen sich über bin Ladens Tod erfreut zeigen, man hat die Bilder im Fernsehen gesehen aus den USA, weil diese Leute eben wissen, dass Osama bin Laden mit dem Morden nicht aufgehört hätte, so bescheinigt ihnen die hiesige Presse alttestamentarischen Zorn, also den in Europa angeblich nicht anzutreffenden Rachegedanken. Und das Freund-Feind-Schema, bekanntlich von dem Kronjuristen des Dritten Reiches Karl Schmidt formuliert, entdecken deutsche Nahostexperten heute tatsächlich vornehmlich in Israels militärischen Vorgehen gegen seine ganz realen Todfeinde. Hätte sich die Debatte um Guttenbergs Doktorarbeit mehr darum gekümmert, was in der Arbeit steht und nicht auf welchen Wegen es dorthin gelangt ist, es wäre viel gewonnen gewesen. Doch weil in Deutschland die Weigerung, Böses als böse zu bezeichnen, nicht erst seit der Regentschaft George Bush konsensual zu sein scheint, ist mit solchen Diskussionen vorerst wohl nicht zu rechnen. Man macht weiter darin, gerade diejenigen zu verteufeln, die sich dem Bösen noch in den Weg stellen, und verkehrt damit Moral in die Denunziation der Vernunft. Es ist diese Schicksalsergebenheit, also dieses Hinnehmen des Todes und der Gewalt, diese Akzeptanz oder gar Apologie des Todes, die Martin Heidegger, über den wir heute noch etwas länger und ausführlicher sprechen werden, einst radikal als Sein zum Tode fasste. Und damit sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema des Abends. Ich gebe an Alex ab. Ja, also es ist dieser Ruf des Schicksals, beziehungsweise Ruf des Seins, wie Martin Heidegger das ja dann formuliert hat, der eben einen der, oder man müsste eigentlich sagen, den Hauptgedanken Martin Heideggers bildet. Und genau dieser Gedanke wird dann auch vom Poststrukturalismus übernommen, wenn davon ausgegangen wird, dass es die Differenz sei, die den Einzelnen anrufe und in die Verantwortung rufe und der man Genüge tun müsse. Also sozusagen die Übersetzung dieses heideggerschen Gedankens, und dazu möchte ich jetzt ein bisschen, also sozusagen zu dieser Entwicklung dieses Gedankengangs, möchte ich jetzt in meinem Referat sozusagen den Versuch ein bisschen nachzuzeichnen. Wir haben in unserem Buch versucht, den Poststrukturalismus einerseits unter dem Begriff der Gegenaufklärung zu fassen, aber andererseits ihn auch mit einem sozusagen unter einem Begriff oder mit einem Begriff zu belegen, in Anschluss an einerseits Marx und Engels und andererseits an Theodor W. Adorno, und zwar mit dem Begriff der deutschen Ideologie. Das mag auf den ersten Blick jetzt vielleicht etwas erstaunlich klingen, wieso man Theoretiker oder zumindest eine theoretische Richtung, deren maßgebliche Theoretiker aus Frankreich kommen, also in Amerika etwa oder in den USA, hat sich ja durchaus auch der Begriff der French Theory für den Poststrukturalismus eingebürgert. Also wie man oder wie in dem Fall wir dazu kommen, diesen Begriff deutsche Ideologie als einen durchaus treffenden für diese Form von Philosophie zu verwenden. Dieser Ausdruck deutsche Ideologie hat eine recht junge Karriere hinter sich. Als erste verwendeten ihn, ich habe es schon angesprochen, Marx und Engels, und zwar in ihrer berühmten Auseinandersetzung mit den wichtigsten Vertretern des Links- bzw. Junghegelianismus aus den Jahren 1845 bis 1847. Es ist dann alles andere als ein Zufall, dass der Begriff, nachdem er relativ in Vergessenheit geraten ist oder in Versenkung verschwunden ist, was auch damit zu tun hat, dass dieses Buch von Marx und Engels nicht von ihnen persönlich herausgegeben wurde, sondern erst in den 1920er, 1930er Jahren herausgegeben wurde und sozusagen sich einer breiteren Rezeption dadurch auch erst zugänglich wurde. Aber es ist eben davon abgesehen, eben alles andere ist ein Zufall, dass der Begriff dann von Adorno in dessen Heidegger Kritik aufgenommen wurde oder wieder aufgenommen wurde. Etwa der Jargon der Eigentlichkeit, dieses Buch, das Adorno eben verfasst hat zur Heidegger Kritik, trägt ja als Untertitel zur deutschen Ideologie. Und er greift eben diesen Begriff von Marx und Engels wieder auf, schließt darin einerseits natürlich an Marx und Engels an, versucht aber in diesem Buch auch die Veränderungen zu reflektieren, die sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts ergeben hatten. Also sprich von den Junghegelianern, auf die Marx und Engels diesen Begriff angewandt haben, eben zu Heidegger und dieser Fundamentalontologie, für die es Adorno dann verwendet. Marx und Engels versuchten einleitend in ihrer Schrift den Begriff deutsche Ideologie folgendermaßen auf den Punkt zu bringen. Ich zitiere, ist wahrscheinlich einer der bekanntesten, wenn nicht der am meisten zitierte Satz aus dieser Schrift. Zitat: Die Junghegelianer kritisierten alles, indem sie ihm religiöse Vorstellungen unterschoben oder es für theologisch erklärten. Die Junghegelianer stimmten mit den Althegelianern überein in dem Glauben an die Herrschaft der Religion, der Begriffe, das Allgemeine in der bestehenden Welt. Nur bekämpfen die einen, also damit meinen sie die Junghegelianer, bekämpfen die einen diese Herrschaft der Allgemeinbegriffe als Usurpation, welche die anderen, die Althegelianer, als legitim feiern. Zitat Ende. Marx und Engels definieren deutsche Ideologie somit als eine, die glaubt, Begriffe beherrschen die Menschen. Also Allgemeinbegriffe, Abstraktionen beherrschen die Menschen. Deutsche Ideologie geht eben davon aus, indem sie diese Herrschaft der Allgemeinbegriffe kritisiert, dass es gelte, sie von diesem Allgemeinen zu befreien und das echte, unmittelbare, weil konkrete Sein gegen diese Abstraktionen in sein Recht zu setzen. Der von Marx und Engels kritisierte Nominalismus der Junghegelianer versteht Begriffe nicht als notwendig abstrakten, weil sprachlich formierten Bezug auf real Existierendes, sondern als eine willkürlich konstruierte Usurpation des Je Einzelnen. Also quasi als ein Namen, der dem konkreten Ding nur übergestreift wird und es quasi usurpiert, deswegen auch Nominalismus. Deswegen kritisieren sie es auch als einen Nominalismus. Dagegen setzen Marx und Engels in dieser Schrift noch etwas schematischen historischen Materialismus, der nach der sozialen Genesis der Begriffe fragt und auch nach der sozialen Genesis dessen, was diese Begriffe bezeichnen. Mit Hegel, und darin folgen sie Hegel, gehen sie davon aus, dass der Begriff mehr ist als ein Name oder als ein Hirngespinst, und zwar nämlich entfernen sie sich dann auch von Hegel, sozusagen, da kommt dieses materialistische Moment mit hinein, dass eben Begriffe, die wie auch immer verkehrte Reflexion der sozialen und politischen Wirklichkeit im Kopf der unter diese Wirklichkeit sowohl subsumierenden als diese Wirklichkeit zugleich konstituierenden Individuen ist. Deutsche Ideologie dagegen denunziert alles Allgemeine als eine Bevormundung, von der es sich zu befreien gelte, um eben das konkrete Besondere in sein unmittelbares Recht zu setzen, und legitimiert darin subjektivistische Willkür. Also besonders kann man das sehen an Max Stirner, dem ja auch der größte Teil der Kritik in der deutschen Ideologie gewidmet ist. Der Marxische Materialismus dagegen ist ein Denken der Versöhnung. Ein Denken, das weder das Allgemeine noch das Besondere verabsolutiert, sondern ein Denken, das weiß, dass dem Einzelnen nur in einer vernünftig organisierten Allgemeinheit keine Gewalt angetan wird. Insofern wäre bezüglich der deutschen Ideologie zu konstatieren, dass der Befund, der Einzelne werde von Abstraktionen regiert, vollkommen zutreffend ist. Nur begreifen Stirner und Konsorten, also diese Junghegelianer, gegen die sich diese Kritik richtet, begreifen eben nicht, dass die Realabstraktion, die sie aus mangelnder Einsicht als Begriff, als Allgemeines, als Geist oder Ähnliches bezeichnen, den Einzelnen eben nicht nur als eine sie usurpierende Macht schroff gegenübersteht, sondern dass es die Einzelnen selbst sind, die durch ihren verkehrten sozialen Zusammenhang diese Macht immer aufs Neue tätig und blind reproduzieren. Und sozusagen, das ist die Grundidee, die von Marx und Engels da entwickelt wird, und sozusagen in ausgeführter Version ist das genau der kritische Gehalt der marxischen Wertformanalyse, wo es genau um diese Frage geht, wie ein Besonderes aus sich ein Allgemeines hervorbringen kann, das gleichzeitig ein Allgemeines ist, das sich diesem Besonderen gegenüber sozusagen sich hinter dem Rücken dieses Besonderen herstellt und ihm als eine quasi eine objektive, verselbstständigte Macht entgegentritt. Insofern geht es materialistische Ideologiekritik also nicht um eine Abschaffung des Allgemeinen schlechthin, sondern um eine bestimmte Negation, um die Formierung einer vernünftigen Einheit von Allgemeinem und Besonderem, um das, was Marx einmal die freie Assoziation freier Individuen genannt hat. Und genau darin hat man zum Beispiel auch, weil Philipp es in seiner Einleitung ja schon angesprochen hat, sozusagen auch den grundlegenden Unterschied zu dem, was poststrukturalistisches Denken, dieses Denken der Differenz ausmacht, sozusagen, weil für poststrukturalistisches Denken Allgemeinbegriffe ja, Derrida nennt es einmal, eine magische Verdinglichung ist, also sozusagen etwas, eine magische Verdinglichung, die der Differenz Gewalt antut, die Differenz gewaltsam stillstellt und dass es in einer unendlichen Analyse zu dissoziieren, aufzulösen gilt. Also sozusagen die sozusagen permanente Frontstellung gegen Allgemeinbegriffe, gegen Stillstellung und Ähnliches. Und darin unterscheidet sich es eben sozusagen schon in dieser grundlegenden Moment von einer kritischen Theorie, die eben nicht gegen Verdinglichung per se ist, sondern um die Frage des Verhältnisses oder um die Frage der Vermittlung von Allgemeinem und Besonderem sich dreht. Ein weiterer Denker, den wir in diese Tradition der deutschen Ideologie eingereiht haben, oder wo wir denken, den müsste man darin wäre Nietzsche. Für Nietzsche ist das Ganze relativ ambivalent. Also einerseits erkennt Nietzsche die Problematik, in die sich der Nominalismus verstrickt. Das macht ja sozusagen genau auch das kritische Moment etwa in seiner Nominalismuskritik, in seiner sozusagen These vom Tod Gottes, der durch die Menschen getötet wurde und so weiter, aus. Also sozusagen Nietzsche hat das ja viel erkannt, wenn auch weitgehend selbst noch auf nominalistischen Boden. Und sozusagen in dieser sozusagen Kritik des Nominalismus auf einem nominalistischen Boden steckt gleichzeitig auch das Problem. Es ist nämlich zu konstatieren, dass er selbst diese Negativität nicht quasi kritisch auflösen konnte und dass er sie sozusagen in seinen Gedanken nicht durchgehalten hat. Stattdessen hat er sich in eine Ontologie neuen Typs zu flüchten versucht und damit gleichzeitig eine Vorschau darauf geliefert, eine Vorschau auf die Entwicklung der deutschen Ideologie geliefert, wie sie im 20. Jahrhundert dann spätestens mit Heidegger zu sich selbst kommen sollte. Was meine ich mit Ontologie neuen Typus? Also es ist nicht mehr sozusagen die Vorherrschaft eines Primären, die Vorherrschaft der Natur oder Ähnliches, wie es in den traditionellen Ontologien gefasst ist, die da als das vorgängige ontologische Moment gefasst wird, sondern Nietzsche hat die unerkannte gesellschaftliche Objektivität, letzten Endes müsste man sagen, das Kapital, als eben diese Ontologie, als das wirkliche Leben, als die Natur hypostasiert. Also er versteht das, was er als die Bewegung des wirklichen Lebens, als die ewige Wiederkehr und ähnliches fasst, versteht er ein, wie er es fasst, naturhaftes Fließen, ein ewiges Werden mit dem Willen zum Meer, also sozusagen der Wille zur Macht, der zu sich selbst zurückkehrt, aber dabei immer mehr will, immer, sozusagen immer größer wird. Und das fasst er als das ontologische Moment und sozusagen dieses ontologische Moment, dem sich der Einzelne in einem dionysischen Amor Fati überantworten soll. Also das ist dieser Moment, sozusagen man soll sich dem überantworten, aber eben nicht sozusagen in einem Sinne, dass man sich diesem Schicksal, an dem man sowieso nichts ändern kann, quasi spielerisch und in einer euphorischen Affirmation überantwortet. Heidegger geht dann noch einen Schritt weiter. Er wirft Nietzsche vor, dass diese Bewegung, diese ewige Wiederkehr, als etwas gefasst wird bei Nietzsche, dass das Individuum noch wollen kann, auf das es sich in diesem dionysischen Spiel, von dem Nietzsche da immer redet, noch bewusst beziehen könne. Und da wirft er ihm vor, dass er noch Metaphysiker sei, dass er noch das Individuum denke und so sehr in den Vordergrund rücke und darin eben noch ganz moderner Denker sei, indem sich sozusagen nur diese Postmoderne schon ankündige, aber eben noch nicht zum Durchbruch komme. Und Heidegger dagegen möchte den Einzelnen völlig in diesem Sein, das er als einen reinen Selbstzweck fasst, verschwinden lassen. Er will an jenen Punkt gelangen, wie er das in Sein und Zeit einmal formuliert, an dem alles gleich ursprünglich zusammenwohnt. Der Einzelne soll eben bloßer Effekt dieser ursprünglichen Ungeschiedenheit sein und niemand, der irgendetwas darüber vermöge oder sich darauf sozusagen positiv oder bewusst beziehen könne. Während bei Nietzsche die bürgerlich-liberale Vorstellung der gesellschaftlichen Bewegung, die er eben in dieser Natur ontologisiert, als eines Mittels für subjektive Zwecke quasi im Moment ihres Verschwindens ein letztes Mal aufblitzt, reflektiert Heidegger jene gesellschaftliche Entwicklung, in der die bürgerlich-liberale Phase endet oder dann ja, definitiv geendet hat und durch eine Gesellschaftsformation ersetzt wird, die der Ideologie des selbstbewussten Subjekts nicht mehr bedarf und die eben dieses selbstbewusste Subjekt dementsprechend zu liquidieren trachtet. Damit soll der Einzelne mit dem identisch werden, was er seinem kapitalen Begriff gemäß stets schon war. Eine bloße, um es mit Marx zu nennen, eine bloße Charaktermaske, die nichts mehr anderes ist als Charaktermaske, ein bloßes Anhängsel der selbstreferenziellen Bewegung des Werts. Doch so sehr diese Entwicklung auch als ein quasi naturgesetzliches Schicksal auftritt, eben aufgrund dieser Verselbstständigung, aufgrund dieses sich hinter dem Rücken herstellens und damit als jene seinshafte Wahrheit des Menschen, als die Heidegger sie fasst und verabsolutiert, so sehr ist sie eben doch nur als individuell Vermittelte kritisch auf den Begriff zu bringen. Also es ist keine Struktur, um darauf zurückzukommen, sozusagen keine Struktur, die dem Menschen schroff gegenübersteht, sondern eine, die durch ihr Handeln permanent produziert und reproduziert wird, die eben nur durch die individuelle Vermittlung sich am Leben hält, auch wenn sie eben als Verselbstständigte ihnen entgegentritt. Die Einzelnen selbst sind es, die jene Bewegung reproduzieren und am Leben erhalten, als deren Durchgangsmomente sie sich tatkräftig zu erweisen haben, wollen sie nicht aus dem gesellschaftlichen Prozess hinaus komplementiert werden. Sie selbst haben sich zu dem zu machen, was ihnen von der als verselbstständigt auftretenden gesellschaftlichen Objektivität auferlegt wird. Und insofern wäre Heideggers Seinslehre als Resultat seines unbedingten Willens zu charakterisieren, als Resultat seines unbedingten Willens, sich diese verrückte oder verselbstständigte, verrückte gesellschaftliche Objektivität, sich letzten Endes die verrückte Form des Wertes identifizieren, anzueignen und diese gegen alle Krisenhaftigkeit zu verewigen. Darin eine solche Ideologie der Krise bzw. der pathischen Krisenlösung zu sein, darin gleicht seine philosophische Denkbewegung dem, was zur gleichen Zeit die Nationalsozialisten praktisch politisch ins Werk setzten. Und damit erweist es sich auch alles andere als zufällig, dass Heidegger zum nationalsozialistischen Propagandisten wurde, der sich als Führer des Führers verstanden wissen wollte, wie Karl Jaspers das einmal ausgedrückt hat. Also einerseits sozusagen will er sich genau diese Bewegung zu eigen machen, will aber eben Führer des Führers sein, weil er eben gleichzeitig, etwa wenn man Zeit des Weltbilds, jenen, ich glaube 1936 oder 1937 erschienenen Text anschaut, sozusagen kritisiert Heidegger darin die Nazis schon auch dafür, dass sie selbst noch nicht fundamentalontologisch genug seien, beziehungsweise er konstatiert, dass es die Gefahr gäbe, er konstatiert, dass es die Gefahr gibt, dass diese nationalsozialistische Weltanschauung in eine Philosophie zurückkippen könnte, also quasi wieder metaphysisch werden könnte, wenn sie nicht auf ihn hören natürlich. Also er kritisiert sie, dass sie noch nicht fundamentalontologisch genug seien, dass sie das Sein auch noch bestimmt und substanziell dächten, also noch zu sehr vom Menschen aus. Er kritisiert sie, wie gesagt, dafür, dass sie das Sein letzten Endes immer noch vom Menschen ausdenken würden, dass sie also letztlich Humanisten geblieben seien, denen es nicht gelungen wäre, den Mensch eben in dieser Lichtung des Seins vollends verschwinden zu lassen. Und das ist dann genau der Moment, warum man im Nachhinein auch feststellt, er hat es immer schon gesagt, dass das mit dieser Bewegung irgendwie nichts werden kann, dass das Ganze scheitern muss. Also sozusagen einerseits, das ist, ja, man könnte sagen, diese Bauernschleue, sozusagen einerseits sich als Führer des Führers anzudienen, aber andererseits quasi schon die postfaschistische Karriere vorwegzunehmen und zu sagen, ich habe ja immer schon gesagt, das sind irgendwie Humanisten, das sind Metaphysiker, ich war immer schon Kritiker dessen. Und bezeichnender oder ja, vielleicht besser paradoxer oder ja, bezeichnenderweise ist genau diese Überflügelung der Nazis, ist es genau die, die eben Heidegger seine postfaschistische Karriere ermöglicht. Es ist genau jene als Kehre bekannt gewordene Radikalisierung. Also mit Kehre ist gemeint, dass er eben sozusagen diese teilweise noch existenzialistischen Momente, die in seiner Zeit noch vorherrschen, quasi noch radikaler ins Sein zurückgenommen hat und das Subjekt eben völlig zum Verschwinden bringen wollte. Jene Radikalisierung, die er eben 1947 in seinem explizit gegen Sartre gerichteten Brief über den Humanismus erstmals in vollem Umfang ausbuchstabiert hat. Und genau jene Kehre ist es, die in Frankreich zum, wie Tom Rockmore das einmal genannt hat, Meisterdenker der Strukturalisten und später der Poststrukturalisten hat werden lassen, weil es ihm sozusagen eben darin gelungen sei, das Subjekt gänzlich im Sein verschwinden zu lassen. Für Heidegger ist es die Nichtigkeit, dass das menschliche Dasein als Sein zum Ende oder Sein zum Tode in seinem Wesen erfasse. Er plädiert dafür, das Denken genau von diesem Tod, von dem Tod als einem ontologischen Existenzial her zu entwerfen. Jacques Derrida, damit sind wir bei den Poststrukturalisten, Jacques Derrida folgt ihm darin, wenn er konstatiert, dass Tod zu sein bedeute, Zitat, die Dinge zu sehen, wie sie als solche sind, das Objekt als solches anzusehen. Der Tod, so führt er weiter aus, sei das, was radikal nicht zur ontisch-ontologischen Welt gehöre, also zu dem Seienden, sondern eben im radikal getrennten Sein angesiedelt sei oder das Sein eigentlich das Sein darstelle. Er sei eben, weil er eben nicht zu dieser ontischen Welt gehöre, ein bevorzugter, ein quasi transzendentaler Ort. Er schreibt, Zitat, sich auf ein Objekt als solches zu beziehen, heißt also, sich zu ihm in Beziehung zu setzen, als ob man tot wäre. Das ist die Bedingung von Wahrnehmung, die Bedingung von Objektivität, zumindest in ihrem konventionellsten Sinne. Also die Bedingung von Wahrnehmung, die Bedingung von Objektivität ist der Tod. Was Adorno schon an Heideggers Ontologie des Todes erkannt hat, hat so auch für die Kritik der derridaschen Seins- oder Differenzlehre, was das Gleiche ist, zu gelten. Der Tod ist jener Ort der Identität und Ungeschiedenheit, jener eben transzendentale oder quasi transzendentale, weil transzendental darf es ja nicht sein, weil sozusagen transzendental ja noch der Metaphysik angehört und Derrida sich ja zugute hält, diese überwunden zu haben, also dieser quasi transzendentale Ort von Ungeschiedenheit, er ist das eine als der bestimmungslose Punkt. Totalität ist dann auch des Agens von Heideggers und Derridas Erwägungen über den Tod. Sie gelten, wie Adorno sozusagen über Heidegger schreibt, was aber auch zu zum derridaschen Denken, für das derridasche Denken zu gelten hat, also diese Überlegungen zum Tod gelten der Ganzheit als dem ihren Teilen konstitutiv vorgeordneten, der quasi transzendentale Ort. Derrida folgt Heidegger darin also, gleichzeitig kritisiert er aber, dass er den Ort des Ursprungs, der der Tod sei, den Ort des Ursprungs, der als transkategoriale Bedingung der Kategorien fungiere, der aber, weil er so radikal leer und radikal von der seienden Welt getrennt ist, ein Unort des Vorursprungs sei, was auch immer das sein mag, aber das ist die derridasche Terminologie dafür, dass Heidegger es nicht gelungen sei, das radikal leer und offen genug gedacht zu haben. Dass er also genau jener metaphysischen Versuchen verfallen sei, die er eben an Nietzsche moniert hat, der Versuchung nämlich, das Sein in gewisser Weise immer noch von der menschlichen Existenz auszudenken und zu dieser in Beziehung zu setzen. So kritisiert Derrida, dass bei Heidegger der Zitat der Prozess der Lösung oder Ausarbeitung der Seinsfrage als Explikation oder explizierende Interpretation definiert sei. Und sozusagen, das ist auch die Krux, das Sein ist eben so radikal leer und unbestimmt, so radikal von allem Seienden getrennt, dass ich es nicht explizieren kann, weil wenn ich versuche, es unter Begriffe zu fassen, zwinge ich es in die Anwesenheit und damit tue ich ihm Gewalt an, ich bringe es in seinem Verschwinden zum Verschwinden, indem ich es in die Anwesenheit zwinge, damit tue ich ihm Gewalt an, ich werde ihm nicht gerecht, ich darf es nicht interpretieren, es kommt quasi aus Offenbarung über mich, deswegen sagt Derrida auch sozusagen, man muss sich selbst riskieren im Nichtsagen wollen, man schweigen sei die höchste Form der Wahrheit und so weiter, eben weil man nicht explizieren darf. Heidegger würde an gewissen Stellen noch explizieren und sozusagen damit ähnlich sein Sein dem modernen Namen Mensch zumindest noch an gewissen Stellen. Derrida schreibt, man sieht also das Dasein ist sozusagen jene Kategorie, die bei Heidegger die Stelle hat, die in der traditionellen Philosophie das Subjekt hat. Das Dasein, wenn es nicht der Mensch ist, ist dennoch nichts anderes als der Mensch. Eine Wiederholung der Essenz des Menschen. Zitat Ende. Dementsprechend moniert Derrida auch, dass Heideggers Denken vom Gegensatz zwischen menschlichem Dasein und Tier beherrscht sei. Wie man sieht, dass Heidegger Nazi war, stört Derrida weitaus weniger, als dass er sich da bei seinem Schäferhund überlegen gefühlt hat. Heidegger ließe die Axiomatik des Humanismus unangetastet, also sozusagen so wie der Heidegger den Nazis vorgeworfen hat, noch Humanisten gewesen zu sein, kritisiert Derrida ihn, dass er an gewissen Stellen selbst noch Humanist geblieben sei und dass er eben weil er in dieser Axiomatik befangen geblieben sei, sei er bis zu einem gewissen Grad dem Zitat Fleisch-Phallogozentrismus des abendländischen Denkens verhaftet. Also sagen, bis hin zum Veganismus ist alles sagen, ausgeprägt auch in diesem im poststrukturalistischen Denken. Auch wenn Heidegger also das Verschwinden des Menschen vorgedacht habe, so sei sein Denken teilweise noch vom Motiv der Nähe des Seins zum Wesen des Menschen geleitet. Es gelinge ihm nicht vollständig, das Sein als das radikal Abwesende, das undarstellbare Inhaltsleere und unbestimmbar Unentscheidbare zu fassen. Also das sind so verschiedene Begrifflichkeiten, mit denen Derrida versucht, das zu fassen. Also das Unentscheidbare, das Undarstellbare sind so ganz zentrale Begriffe bei ihm. Die Widersprüchlichkeit, die sich ja ohne jede Frage in Heideggers willkürlicher und tautologischer Abspaltung reflektiert, in jener Abspaltung nämlich, mittels welcher Heidegger dem Sein die im Jenseits der Subjekte liegende Bedeutung absoluter Vorgängigkeit unterschiebt, eine Vorgängigkeit, die sich sozusagen als diese tautologische Abspaltung als subjektiv verschlichene erweist, die mit dieser Konstruktion notwendig einhergehende Widersprüchlichkeit soll also nicht auf ein reales erkenntnistheoretisches Problem verweisen, und denen behauptet Derrida ja, dass er sozusagen, indem er im Jenseits der Metaphysik angekommen sei, hätte er die alle gelöst. Also es soll nicht ein reales erkenntnistheoretisches Problem sein, sondern dem Unvermögen Heideggers geschuldet sein, sich aus der von ihm kritisierten Metaphysik gänzlich zu lösen. Was meine ich jetzt sozusagen mit dieser notwendig einhergehenden Widersprüchlichkeit? Sein und Seiendes, die eben radikal getrennt sein sollen, das Sein soll mit Seienden überhaupt nichts zu tun haben, es soll das radikal Vorgängige sein, das ist sozusagen eine tautologische oder eine unmögliche Denkform. Sein und Seiendes sind notwendig durcheinander vermittelt. Das Sein ist anders als von Seienden, sozusagen so ein allgemeiner Begriff, selbst in seiner völligen Leere, ist anders als von der Sache, von der er gebildet ist, überhaupt nicht zu konstruieren. Auch wenn es als ein vermitteltes, sozusagen in dieser Konstruktion, in dieser Abstraktion nicht aufgeht, sondern wiederum auf Seiendes zurückverweist, also ebenso ein Vermittelndes ist. Diese wechselseitige Bedingtheit von Begriff und Sache, könnte man sagen, von Allgemeinem und Besonderem, die wird aber sowohl von Heidegger als auch von Derridas Kritik an ihm unterschlagen. Das Sein wird als etwas frei von jeglicher Genesis an sich selbst Existierendes dargestellt, das vom Seienden, also von dem real in der Welt Seienden, dem Anwesenden, durch eine unvermittelbare und undarstellbare Differenz getrennt sei. Nichtsdestotrotz soll dieses Sein aber, und damit sozusagen ist im Moment, wo diese ontisch-ontologische Differenz aufgestellt wird, wird sie auch gleich wieder eingerissen, nichtsdestotrotz soll das Sein des Konstituents alles Gegenwärtigen sein. Also soll sozusagen An einer Stelle schreibt Derrida zum Beispiel, wenn es diese Urspur gibt, Urspur ist auch sozusagen ein Begriff für diese Vorursprünglichkeit, dann muss die aus sich den allen Raum und alle Zeit hervorbringen. Also dann ist es das Prinzip der Verzeitigung, die aus sich die ontische Zeit hervorbringt. Also soll zwar einerseits das radikal getrennt sein, andererseits soll es das Konstituenz von allem sein. Dieser Zirkelschluss, oder sozusagen mit dem in dieser Setzung vorgenommenen Zirkelschluss, ist die Apriorität des Seins keineswegs bewiesen. Also sie bleibt immer eine widersprüchliche, sie ist eben wie gesagt bloß unterstellt, es ist eine bloße Erschleichung. Damit ist das erkenntnistheoretische Problem nicht aus der Welt, es ist lediglich übersprungen und als gelöst behauptet. Das Sein kann nur deswegen zum undarstellbar Vorgängigen aller Dinge werden, weil es von seinen Ideologen zu einem solchen ganz und gar Unvermittelten erklärt wird und damit zu einem, wie Karl-Heinz Haack das einmal in Bezug auf Heidegger formuliert hat, zu einem nur in Tautologien sich offenbarenden Absoluten hypostasiert wird. Das ist sozusagen in dieser notwendigen Aporie, in dieser unlösbaren Aporie, die aber als Vorzug verkauft wird, also und eben als Lösung aller Probleme, in dieser unlösbaren Aporie liegt es eben auch, dass, um mit Marx zu sprechen, das postmoderne Denken so etwas wird, was logisch Unerlaubtes ist, weil eben dieser Widerspruch niemals zu Bewusstsein kommt, ganz im Gegenteil, er wird eben als etwas Positives verkauft, das ist sozusagen die höchste Form Denkens oder die seinsgerechte Form des Denkens. Was meine ich damit mit dieser Aporie? Das reflektiert sich auch sozusagen in permanenten Widersprüchen in dem Denken selbst, um vielleicht einen herauszugreifen. Entweder ist das Sein radikal unbestimmbar, das wäre jetzt sozusagen diese These der ontologischen Differenz. Man kann über das Sein nichts aussagen, eben weil es unbestimmbar ist, und damit aber auch nichts über die ihm nachgeordneten Phänomene. Dann aber müsste man, wie Judith Butler etwa das in Unbehagen der Geschlechter auch tut, zu der Aussage kommen, dass, Zitat, Geschlechtsidentitäten weder wahr noch falsch sein können. Weil sozusagen, wenn über das Konstituierende nichts auszusagen ist, dann ist auch über die nachgeordneten Phänomene nichts auszusagen. Sie können weder, man kann nicht sagen, ob sie wahr oder falsch sind. Oder man kann doch etwas über sie aussagen, dann wäre aber die Grundannahme der Theorie, nämlich diese ontologische Differenz zwischen Sein und Seienden, zwischen Differenz und Identität falsch. Auch das findet sich bei Butler, so kommt sie wenige Seiten nach der oben gemachten Aussage zum dieser Aussage diametral entgegenstehenden Schluss, dass, Zitat, die Geschlechterbinarität von grundlegender Unnatürlichkeit sei, also falsch sei, und grundlegende Unnatürlichkeit oder die Konstatierung von grundlegender Unnatürlichkeit ist ein doch recht eigenartiger Schluss für eine Theoretikerin, deren Grundansinnen ja der Nachweis ist, dass es Natur gar nicht gäbe, dass sie vielmehr eine rein kulturelle Projektion sei. Butler spricht dann auf einmal doch von einem wahren und richtigen Sinn der vorontologischen Struktur des Subjekts. Und sozusagen über diesen Sinn oder über diese vorontologische Struktur, eben weil sie sich radikal entzieht, sie, wenn sie ihre eigene Theorie ernst genommen, eigentlich überhaupt nichts aussagen könnte, geschweige sie denn in Kategorien von wahr und falsch zu fassen. Das ist ein Widerspruch, der sich durch das gesamte Denken durchzieht. Man könnte das an vielen verschiedenen Beispielen zeigen, sagen, dass ich habe dieses als Pass pro Toto gewählt. In dieser aporetischen Tautologie liegt zugleich aber auch die Bedingung der Möglichkeit des ewig selbstreferenziellen Raunens seinsverliebter Theorie. Wie der Wert in der Krise sich seines Gebrauchswert zu entledigen trachtet, weil dieser als die naturale Fessel seiner selbstbezüglichen Bewegung erscheint, wird diesen als notwendige Einheit von Gebrauchswert und Tauschwert, die der Wert nun einmal unhintergehbar ist, nur im Prozess sich selbst verewigender Vernichtung dieses Gebrauchswerts exorzieren kann. Genauso eröffnet die unhintergehbare Vermitteltheit des Seins durch Seiendes jenen Reigen anti-essentialistischer Kritik, als welche das postmoderne Denken auftritt. Jede noch so strenge Fassung von Undarstellbarkeit und Absenz muss notwendigerweise Züge der Sache tragen, von der sie als entsubstantialisiertes Wesen radikal getrennt sein soll. Damit ist jener ewige Zirkel in Gang gesetzt, in welchem sich ein Denker der Differenz dem anderen gegenüber als der Radikale regieren kann, indem man an diesem einen noch auszutreibenden Essentialismus entdeckt, der der adäquaten Bestimmung des Seins, die eine Nichtbestimmung sein müsste, im Wege stehe. Also wenn man sich etwa anschaut, also die Kritik Derridas an Heidegger habe ich ja schon genannt, wenn man sich anschaut, die Kritik Derrida an Foucault schaut genauso aus. Also sozusagen, er sagt auch, dass Foucault nicht radikal genug gewesen sei, dass er auch wieder eine Ebene eingezogen hätte und in das es ihm nicht gelungen sei, das radikal nicht zu bestimmen. Also das ist diese Auseinandersetzung mit dem Geschichte des Wahnsinns von Foucault, wenn man sich die Auseinandersetzung von Butler mit Leuten wie Lacan oder mit Lacan oder Uri Garay anschaut, ist das im Prinzip genau die gleiche Kritik. Es gibt auch wiederum Theoretiker, die an Butler sozusagen das aufweisen, dass dann doch noch ein Stück von Science in ihrem Science-Begriff drin ist und ihr dann quasi vorwerfen, dass sie das noch selbst noch nicht anti-essentialistisch gedacht hat und worauf sie dann wieder mit demselben antwortet und sozusagen, da beißt sich die Katze in den Schwanz und das geht ad infinitum, dreht sich dieses Rad dann weiter. Dieser Zirkel ist unbeendbar, eben weil er aus der Aporie der Theorie selbst stammt. Jede noch so kleine Affiziertheit des Seins durch Seiendes erinnert an die logische Unmöglichkeit der Theorie, an deren Grundsetzung eben dieser ontologischen Differenz jedoch verbissen festgehalten werden soll. Das ist sozusagen die Entdeckung schlechthin, an der soll festgehalten werden. Es darf sozusagen nicht zu Bewusstsein kommen, dass vielleicht diese ganze Grundannahme, dass da schon ein großes Problem drinsteckt. Dieses Moment der Entwertung alles Seienden, das eben entwertet wird und entwertet werden muss, weil es der Reinheit des Seins entgegensteht, findet sich notwendigerweise schon bei Heidegger. Heidegger schreibt, Zeit des Weltbilds, Zitat, vielleicht kann das Ist, das führt, setzt er hier unter Anführungszeichen, damit gemeint ist sozusagen, es geht um dieses radikale Ist des Seins, das eben keine Existenz in einem ontischen Sinne ist, sondern es ist, indem es sich gibt, also er sozusagen, er gelingt ihm auch nicht, das quasi zu formulieren. Er sagt, ja, das ist das Problem, weil wir alle noch in der Sprache der Metaphysik befangen sind, deswegen streicht das auch manchmal durch, um sozusagen zu sagen, es ist das Sein, das aber gleichzeitig sozusagen ist und nicht ist, weil es total radikaler ist. Sozusagen auch da dieser ewige Zirkel, also um auf das Zitat zurückzukommen, vielleicht kann das Ist nur in einer gemäßen Weise vom Sein gesagt werden, so dass alles Seiende nicht und nie eigentlich ist. Und damit sozusagen sind wir beim weiteren Begriff, der da recht wichtig ist, sozusagen diese Eigentlichkeit. Und das Seiende ist nie wirklich eigentlich, weil es als Seiendes nie der radikalen Unbestimmtheit des Seins entspricht. Und deswegen sozusagen muss man es permanent nichten und vernichten, wie Heidegger ja dann auch sagt. Der rebellische Gestus der Postmoderne, der jeder allgemeinen Begriffsbestimmung, Logozentrismus, Essentialismus oder, wie ich es vorher schon mal genannt habe, magische Verdinglichung, eine magische Bemühung sieht oder sozusagen Logozentrismus vorwirft. Dieser rebellische Gestus stammt aus genau jenem Versuch her, dem vorgeordneten Sein eine Existenz zuzuschreiben, diese aber als radikal andere, als radikal von jedem Seienden getrennte zu behaupten, weswegen eben genau alles Seiende daraus vertrieben werden muss. Die permanente Fahndung nach dieser jeder Ontologie vorgeordneten Struktur, die in ihrer Reinheit und Unvermitteltheit den materialaffizierten Niederungen des modernen Denkens enthoben sei, diese Fahndung nach eben der Differenz an sich selbst, also allein Differenz ist ja schon so ein, sozusagen in diesem Begriff, in diesem Neologismus, den er bildet, den Derrida bildet, indem er das E durch ein A setzt und sagt, damit hat er das, sozusagen, sei es ihm gelungen, dieses radikal andere zumindest irgendwie so ein bisschen zum Ausdruck zu bringen, wobei zum Ausdruck zu bringen dann auch wieder falsch ist, weil sobald man es zum Ausdruck bringt, hat man es ja schon wieder verfehlt. Aber sozusagen diese permanente Fahndung ist Ausdruck des Bedürfnisses dieser Theorie nach der Etablierung eines Ursprungs, eines Vorursprungs oder einmal nennt Derrida es auch Vorur-Ursprünglichkeit, also sozusagen es kommt dann immer noch ein Ur dazu, sozusagen die radikalere Ursprünglichkeit, die eben keine ontologische ist, sondern im Jenseits, also ja, Jenseits alles Seienden liegt, also sozusagen diese Etablierung eines Ursprungs, auch wenn dieser Ursprung ein unvorstellbares, ein unfassbares ist oder sein soll, was es dann letzten Endes natürlich nicht ist, weil, wie gesagt, das ist sozusagen diese radikale Unvorstellbarkeit ist natürlich eine Denkungsmöglichkeit, weil sozusagen selbst wenn ich es von etwas absetze, negativ absetze, habe ich darin ja eine Bestimmung. Deswegen sozusagen auch der permanente Kampf gegen alle Bestimmungen. Es ist die Sehnsucht nach einem Ursprung, in dem der Mensch als Subjekt verschwindet, weil er zu einem bloßen Anhängsel, zu einem bloßen, wie Derrida das nennt, Effekt. Effekt der Differenz, Effekt dieser alles in sich einbegreifenden Totalität degradiert wird. Zum bloßen Effekt einer Totalität, die als schreibende Spur, wie das bei, oder Urspur, wie das auch heißt, ein dermaßen ursprünglicher Ursprung ist, dass er uns aus der Zukunft entgegenkommt. Also ein ewig im Kommen befindliches Prinzip, das ist diese Idee der Gerechtigkeit im Kommen, der Demokratie im Kommen, die genau darin angelegt ist. Also ein ewig im Kommen befindliches Prinzip ist, das aber als konstituierendes, weil es eben alles Seiende hervorbringt, auch immer schon ein angelangtes ist. Also sozusagen auch hier wiederum dieser Widerspruch. Einerseits kommt es uns radikal aus der Zukunft entgegen, weil es so früh ist, dass es in der Zukunft beheimatet ist, andererseits ist es aber immer schon da. Die Bewegung, der das postmoderne Denken, das sich doch permanent zugute hält, Kritik von Identitätsdenken zu sein, die Bewegung, der es Genüge tun und der es sich anmessen möchte, ist also eine Bewegung permanenter Selbstentäußerung, also permanenter Einschreibung, in der das sich Entäußernde, die Urspur, zugleich immer zu sich selbst zurückkommt. Das ist die Differenz, die sich einschreibt, in diesem Einschreiben verschwinden soll, aber in diesem Einschreiben gleichzeitig lauter Differenzen, also sozusagen sich selbst, die Differenz an sich selbst produziert, weswegen eben allgemeine Begrifflichkeit, Versuch, etwas in einem Begriff festzuhalten, nur eine magische Verdinglichung ist, die eigentlich gar nicht geht, weil eben alles die Voraus sei. Diese Bewegung stellt also reine Identität an sich selbst dar, die nur als Vernichtung des Nicht-Identischen, eben sozusagen dieser permanente Kampf gegen Bestimmung, gegen Seiendes, existieren kann. In genau dem Maße, wie die postmoderne Philosophie diese Denkbewegung Heideggers konserviert und modernisiert hat, in dem Maße ist sie Ausdruck dessen, was Adorno einmal als das Nachleben des Nationalsozialismus in der Demokratie bezeichnet hat. Der Poststrukturalismus reflektiert und affirmiert darin eine gesellschaftliche Formation, in der die Welt dem Einzelnen objektiv unbrauchbar geworden ist, er nichts mehr über sie vermag. Dies darf er sich aber unter keinen Umständen eingestehen, weswegen er sich stattdessen dem Verhängnis selbstbewusst in die Arme wirft. Es tritt als eine fröhliche Wissenschaft auf, nach dem Motto, was fällt, das soll man auch noch stoßen, das Subjekt geht unter, wunderbar, uns kann nichts Besseres passieren. Also dem Verhängnis soll sich selbstbewusst in die Arme geworfen werden. Die Einzelnen seien, Zitat Judith Butler, nicht deshalb aneinander gebunden, weil wir vernünftige Wesen sind, also sozusagen eine vernünftige Vermittlung wäre eben genauso dieser Logozentrismus, nein, nicht deswegen sind wir aneinander gebunden, weil wir vernünftige Wesen sind, sondern vielmehr, weil wir einander ausgeliefert sind, weil wir affiziert werden. Philipp hat es ja auch schon angesprochen. Und sie nennt die Einsicht in diesen Tatbestand, in diese unmittelbare Ausgeliefertheit, nennt sie mit Gayatri Spivak das Zitat, das Gefühl für das Heilige. Sie schreibt weiter, die Beziehung zu anderen halten uns in Knechtschaft und wir werden von ihnen zunichte gemacht. Also auch hier wieder diese Nichtung, diese Vernichtung, die Nichtung zur Nichtigkeit und was es da ansonsten noch an Begriffen gibt. Und weil wir eben von den anderen zunichte gemacht würden, oder sei der Körper ein Zitat Modus der Enteignung, deswegen kann man ihn auch nicht feststellen, sozusagen deswegen sei er eben genau diese das permanente Spiel der Differenzen, es sei ein Modus der Enteignung. Zitat, der Körper hat unweigerlich seine öffentliche Dimension. Als in der öffentlichen Sphäre geschaffenes soziales Phänomen gehört mein Körper mir und doch nicht mir. Zitat Ende. Sozusagen diese Ausgeliefertheit, diese Nichtung, diese Enteignung fasst Butler als eine vorontologische Seinsbestimmung des Menschen, also unhintergehbar. Da kann man nichts dagegen tun, dem muss man sich anmessen, da muss man sich einfühlen. Diese Bestimmung ist letztendlich die theoretische Verdopplung der Bestimmung des kapitalen Subjekts. Es ist der Einzelne, der im Tausch Arbeitskraft gegen Lohn sich sowohl selbst gehört, als auch seine Mehrwert produzierende Potenz abtritt. Der Einzelne also, der in einen Tausch eintritt, indem er gleichzeitig und in einem sein Eigentum erhält und enteignet wird. Und das fasst Butler als das wahre Subjekt, dem es sich anzumessen gelte. Es ist also die in diesem Tausch erscheinende selbstbezügliche Bewegung des Werts, das Kapital also, die von Butler als das Heilige sakralisiert wird. Sie sagt ja sozusagen, man müsse dieses Gefühl für das Heilige müsse man stark machen. Es ist hier nicht der doppelt freie Lohnarbeiter, wie Karl Marx ihn gefasst hat, der Judith Butler hier vor Augen steht. Also nicht das von Produktionsmitteln freie Subjekt, dessen Freiheit von persönlichen Abhängigkeitsverhältnissen zugleich die Bedingung der Möglichkeit allgemein menschlicher Emanzipation ist. Die Sakralisierung der Verhältnisse, die in diesem Gefühl für das Heiligen erscheint, die Sakralisierung der Verhältnisse ist notwendigerweise zugleich die bewusste Exekutierung der regressivsten und letzten Endes barbarischsten Momente. Von ihr wird also die über Kapital und Staat vermittelte Gesellschaft nicht kritisiert wird, weil die von dieser Gesellschaft gesetzte Individualität als Anhängsel der Wertverwertung eine ideologische und eine krisenhafte ist. Sie wird vielmehr fröhlich affirmiert, weil längst schon keine Gesellschaft von Individuen mehr gedacht, geschweige denn verwirklicht werden soll, sondern das unmittelbare Kollektiv. Sie schreibt weiter. In mir ist eine andere Geschichte am Werk und es ist unmöglich, zwischen dem Ich und dem Du, der Menge der Dus, das mein Begehren von Anfang an bewohnt und enteignet, zu unterscheiden. Man muss dazu sagen, sie meint das affirmativ, also sozusagen, dass genau diese Unmöglichkeit, Ich zu sagen, wie Adorno das einmal genannt hat, das ist sozusagen bei ihr nicht kritisch, sondern affirmativ gemeint. Es sei die im Einzelnen sich entbergende Alterität, die Differenz, das Sein, die bedingen, Zitat, dass wir alle nicht genau umgrenzt, nicht wirklich abgesondert, sondern einander körperlich auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sind, einer in der Hand des anderen. Sage, diese Fassung von Dasein, diese Fassung von Dasein ist eben eine Fassung, die ganz und gar nicht zufällig an die Bestimmung Heideggers erinnert, der eben das Dasein auch als, Zitat, unauflösbares Miteinandersein in der Welt fasst und eine Fassung, die er in § 74 von Sein und Zeit als die Gemeinschaft des Volkes fasst, also sozusagen diese unmittelbare Kollektivität, in der wir aufeinander verwiesen und einander ausgeliefert sind. Aufgrund dieser Ausgeliefertheit, dieser unhintergehbaren Ausgeliefertheit, wird man auch den Anspruch auf, beziehungsweise den Wunsch nach Versöhnung von Objektivität und Subjektivität in diesem Denken vergeblich suchen, weil es Objektivität und Subjektivität als solche ja gar nicht gäbe, das nur magische Verdinglichungen sind. Und auch der Begriff des Glücks spielt keine emphatische Rolle. Was Butler vielmehr fordert, ist eine, Zitat, Identifikation mit dem Leiden selbst, doch eben nicht, also keine Identifikation, man sagen könnte, da könnte vielleicht auch noch ein kritischer Moment drinstecken, sondern eine Identifikation, die dazu dient, dieses Leid zu reflektieren und abzuschaffen. Dies gilt Butler ja vielmehr als die souveräne Hybris des modernen Subjekts, sondern es geht ja darum, es als ein menschliches Existenzial anzuerkennen und eine Ethik, der Verletzlichkeit zu entwerfen, eine Ethik als Apotheose des Leides, der Qual und der Verletzlichkeit des Lebens, also letzten Endes eine Affirmation des Todes. Das gilt ganz ähnlich oder ganz genauso, müsste man sagen, für Derrida. Für Derrida ist das moderne Denken, welches eben sich um Glück im Seienden und Glück in der Endlichkeit dreht, sozusagen ist nicht nur ein falsches und ein gewaltsames, im Sinne sozusagen, indem es eben gewaltsam Ordnung in die Differenz bringt, sondern wie er schreibt, zugleich eine verlachenswerte Komödie, nennt er das einmal an einer Stelle in seinem Parteiaufsatz. Also, was ich das Verhältnis von Georges Bataille und Hegel in diesem Aufsatz, dann nennt es eben eine verlachenswerte Komödie, da, Zitat, sich die Ökonomie, also die Ökonomie des modernen Denkens, die Ökonomie des Lebens auf die Erhaltung, die Zirkulation und Reproduktion des Selbst beschränkt. Also, weil es dem modernen Denken um die Erhaltung des Selbst geht, um das Leben geht, um Sinn und Glück in der Endlichkeit des Gegenwärtigen, könnte man sagen, sozusagen, deswegen ist es eine verlachenswerte Komödie. Und dagegen setzt er eine Destruktion, wie er es da noch nennt, später wird er dann diesen Neologismus der Dekonstruktion verwenden, eine Destruktion des Sinns, die diesen Sinn, Zitat, in den Abgrund einer endlosen und grundlosen Substitution reißt, in eine Art von Zeichenpotlatsch, der die Wörter in der fröhlichen Affirmation des Todes verbrennt, aufzehrt und verschwendet. Ein Opfer und eine Herausforderung. Auch das ist wiederum affirmativ gemeint, also sozusagen er will in einer fröhlichen Affirmation des Todes den Sinn opfern und damit das Leben opfern. Diese Affirmation des Todes zeigt sich nicht zuletzt in den Bewegungen, die sich die postmodernen Ideologen mit geradezu schlafwandlerischer Sicherheit als ihre Bündnispartner suchen. Das hat etwa Foucault eine Zeit lang an die Seite der iranischen Mullahs gebracht, weil er sich von der schiitischen Revolution eine Erneuerung des Mythos als gemeinschaftsstiftende Wissensproduktion erhofft hat. Agamben dagegen landet bei seiner Bestimmung des Lagers als Telos und Umschlagspunkt der modernen schnurstracks beim, wie sollte es anders sein, Konzentrationslager Gaza, wie er das nennt. Judith Butlers Charakterisierung der Burka als eine, Zitat, Übung in Bescheidenheit und Stolz, eine Übung, die der Verbreitung der US-amerikanischen Vorstellung von Sexualität Widerstand leiste, wäre hier ebenso zu nennen wie ihre Charakterisierung von Hamas und Hisbollah als emanzipatorisch, dass sie Teil der weltweiten Bewegung gegen Kolonialismus und Imperialismus und, wie man wohl hinzufügen müsste, Logozentrismus sein. Um jetzt abschließend und gleichzeitig dann auch schon auf Philipps Teil überzuleiten, einen weiteren zu nennen, der auch schon sozusagen auch einen Großteil meines Referats gebildet hat. Jacques Derrida hat 2003 mit dem algerischen islamischen oder islamistischen Ideologen Mustafa Sharif auf einer Konferenz in Paris diskutiert. Auf dieser Diskussion hat Sharif beklagt, dass die Verirrung des Westens darin bestünde, durch eine überzogene Subjektivität allein der weltlichen Vernunft zu frönen, und das würde sich darin ausweisen, dass eben diese Subjektivität, die moderne Subjektivität, sich von der, Zitat, anwesenden Abwesenheit des Wahrens abwende. Diese anwesende Abwesenheit des Wahren würden die Muslime Gott nennen. Dagegen gelte es, so führt Sharif weiter aus, dagegen gelte es festzuhalten, dass sich die Existenz, also das menschliche Dasein, in der, Zitat, Form des Mysteriums präsentiert, des Offenen, das sich im Entzug zurückhält, das sich entzieht und verlangt, als solches angenommen zu werden. Eine Grundorientierung, wie er sagt, die im Gedächtnis der Muslime fest verankert sei. Es fällt auf, dass die islamische Erweckungsbewegung, sozusagen in der die Tradition dieser Erweckung und Erneuerungsbewegung, in der Sharif sich da auch sieht, Gott in exakt der gleichen Weise, eben sozusagen mit diesem anwesenden Abwesenden, das sich als Offenes präsentiert, aber in dieser Präsentation zugleich entzieht, radikal vorgängig sei und so weiter, dass es eben eine uneinholbar vorgängige Entität sei, der Genüge getan werden müsse, und dass es darin sozusagen dieser Gottesbegriff in der gleichen Art und Weise gefasst ist, wie Heidegger das Sein und Derrida die Differenz fasst. Dementsprechend fiel dann auch die Antwort Derridas auf diesen Einwand Sharifs aus. Totalitärer Differenzdenker, der er war, hat er Sharif darin widersprochen, beziehungsweise hat er dafür plädiert, das Mysterium des Anwesenden, Abwesenden nicht an ein bestimmtes Idiom, eine bestimmte Territorialität oder eine bestimmte Religion zu binden, wie Sharif das versucht hat mit seinem Bezug auf die Muslime, sondern er hat gemeint, man müsse es im Sinne einer universellen Demokratie im Kommen denken, also sozusagen wieder dieser Begriff der Ursprünge, die so radikal die früheste Frühe sei, dass sie uns auch immer aus der Zukunft entgegenkommen, also sozusagen in diesem Sinne, also eine Demokratie im Kommen müsste man es denken. Was er in seiner Antwort auf Sharif gefordert hat, war eine, wie er das dann wörtlich genannt hat, eine neue Internationale, und zwar eine neue Internationale, die gereinigt sei von aller substanziellen Qualität, also sozusagen man dürfe es nicht bestimmen, man dürfe keine kritischen oder qualitativen Kategorien anlegen, weil man sie damit immer schon, sozusagen diese radikale Demokratie im Kommen immer schon einengt, also sozusagen eine neue Internationale, die lediglich darin vereinigt sei, eine Kampfgemeinschaft zu sein, und zwar eine Kampfgemeinschaft gegen die unmittelbare Singularität, das konkrete und wirkliche Leben, die Differenz, stillstellende und unterjochende abstrakte Souveränität. Also sozusagen auch hier wieder genau diese Denkbewegung, die uns am Anfang schon ein bisschen untergekommen ist, also sozusagen mit diesem, es gibt die unmittelbare Singularität, die sich jeder, weil sie eben durch die Differenz gekennzeichnet sei, die sich jeder Repräsentation, jeder Repräsentierbarkeit entzieht, und die gelte es in einer neuen Internationale gegen eine abstrakte Souveränität, die versucht, das stillzustellen, davon zu befreien oder sozusagen dagegen anzukämpfen. Und damit bin ich, wie angekündigt, am Ende meines Teils angekommen. Und habe zugleich versucht, einen Übergang zu dem aufzuzeigen, was Philipp dann nach der Pause in Bezug auf Said Qutb ausführen wird, wenn er aufzuzeigen versucht, warum man eben diese islamische Erweckungsbewegung, die mit den, Ausgang von den modernen Salafisten genommen hat, als eben eine Neo-Ontologie und damit als einen postmodernen Glauben bestimmen muss und keineswegs als einen vormodernen.